Frauen in Schluchten jagen über das Moor. Wehe, wer die Sonne, wer den Pfad verlor. Wehe, Volk von gestern, Volk in Gram und Verrat. Heil dir, Volk von morgen, Volk der befreienden Tat. Wehe dir, heil dir, Volk. Wehe dir, heil dir, Volk. Nebelbrauen in Schluchten, Sturm im Gebirge gellt, reitet der wilde Jäger, horcht die Wolfsbrut bellt. Wehe, Volk von gestern, Herz und Hände kalt. Heil dir, Volk von morgen, Volk in der Götter Gewalt. Wehe dir, heil dir, Volk. Wehe dir, heil dir, Volk. Nebelbrauen in Schluchten, nebelweiß und weich. Jenseits von Weiten und Zeiten blüht das ewige Reich. Schwert fährt aus der Scheide, Schwert mit rettendem Schlag. Über Deutschlands Gaue steigt ein leuchtender Tag. Tag deiner Zukunft,